Are you selling? Yeah. How much? 1 gram or that? Aber gut, man kann hier natürlich nichts Sensationelles erwarten. Bei der Nutzung hier. Keine seltenen Arten, sagen wir mal so. Die meisten Arten nisten im Boden und also in sonniger Stelle, so wie hier. Unser Girlie, Selbstermächtigungen im öffentlichen Raum, ein Feature von Ursula Rütten. Musikalische Exerzitien, Meeting Point und Kontaktbörse, Schall und Rauch, Chill und Kiff, Kebab und Currywurst, Wildwuchs, Alltag im Görlitzer Park. Den Osten, Alt-Treptow, das unaufgeregte, alltäglich gemächliche, arbeitsam strukturierte, im Rücken. Der wilde Westen, Kreuzberg, der Görlitzer Park im Gegenwind. Beidseits unterhalb dieses erhabenen, begrünten Dammweges zerstreut sich der geschäftige Straßenverkehr in die pulsierenden Innenstadtteile. Mit dem Fahrrad im Slalom um die Schlaglöcher, im hier oben frisch angefahrenen Kies. Zu Fuß ein Sprung über die Pfützen rund um die rotblühenden Kastanien vor der Fußgängerbrücke über den Landwehrkanal. Sie müssen alleine nur Ihre Aufmerksamkeit auf die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer nehmen, die hier vorbeifahren und die beschreiben. Das sagt alles. Da haben Sie schon, also für Tage haben Sie da Reportage. Allein die Typen, die hier durchfahren, das ist ja schon interessant. Noch rührt sich zur Linken kein Leben aus der Bauwagenburg an der Lohmühleninsel. Wenig weiter, kanalaufwärts, das Dreiländereck, Kreuzköln. Hier treffen die Stadtbezirke Treptow, Neukölln und Kreuzberg aufeinander, getrennt vom Wasser der Spree. Der Wall, eine alte Bahntrasse, führt geradewegs in den Park, in seine Längsachse und damit in den inzwischen geteerten und beleuchteten Hauptweg. Mitten durch die ausladende Mulde, vorbei an Relikten des Fußgängertunnels zum längst abgerissenen Görlitzer Bahnhof und vorbei an Resten der Pamukkale-Terrassen. Rund 14 Hektar erst vor rund 25 Jahren angelegte, in verschiedenen Nutzungssektoren gegliederte Grünfläche, inmitten eines ebenso dicht besiedelten wie sozial und kulturell gemischten Wohngebiets. Räudiges Grün. Längst mehr Steppe als Liegewiese. Grill-Partymeile, Hundeauslauf, Open-Air-Bühne für Straßenkünstler der hier vereinten Nationen, ohne Sperrstunde. Allein von zu Hause aus können geschätzt 35.000 Menschen den Görlitzer Park innerhalb von 10 Minuten zu Fuß erreichen. Viele junge Familien, immer mehr sogenannte Kreative, auch viel Armut. Zum Umfeld vom Görlitzer Park ist ja zu sagen, dass es sowohl in der Görlitzer Straße als auch in der Lübbener, als auch in der Kuvri, Als auch in der Sorauer, da gab es ja überall besetzte Häuser. Das hat ja auch den städtischen Trägern gehört. Das waren Lübbener 3, waren die ersten besetzten Wohnungen. Da wurde ja auch der Spruch geprägt, lieber instand besetzen als kaputt besitzen. Die Selbsthilfeprojekte, die ziehen sich ja dann bis hinten hin an diesen Verbindungskanal von Landwehrkanal zu der Spree. Und ums Eck rum, wo die Wiener Straße anfängt, also Forster, Liegnitzer, da gibt es ja auch exbesetzte Häuser. Es gibt viele Selbsthilfeprojekte, Wohngemeinschaften. Also von daher ist ja der Görlitzer Park dann auch umgeben von so einer alternativen Szene, die sich schon immer halt Freiräume genommen, Wohnungen genommen, ganze Häuser genommen. Und insofern ist halt auch eine große Toleranz, was diesen Görlitzer Park betrifft. Gertrud Trisolini gehörte zur ersten Generation der Hausbesetzerszene in diesem Teil von Kreuzberg zwischen Oranienplatz und Landwehrkanal. Die damalige Postleitzahl SO36, SO für Südostkreuzberg, steht bis heute für ein ausgeprägt lokal bezogenes Dazugehörigkeitsgefühl. Für die Identifizierung mit dem autonom kreativen, hedonistischen Leben dort und mit der Anteilnahme an dessen Gestaltung sowie der Nutzung des öffentlichen Raums. Nach dem Mauerfall hat sich der Görli entwickelt so, dass man das als Gemeinschaftsort gedacht hat. Und man hat auch gemerkt, so ein Aufatmen, dass genau das gefehlt hat, ne? Sozusagen, sagen wir auch jetzt, egal welcher Bildungsstand, also gerade eben auch Leute, die jetzt vielleicht nicht so die Möglichkeit haben, ich fahre jetzt mal in Grunewald oder an Müggelsee, ja, wie unser eins, der sagt, ich fahre dann einfach raus ins Grüne, aber Leute, die das nicht in ihrem Lebensentwurf haben, sondern für die das ganz wichtig ist, dass sie einfach über die Straße gehen können, ne? Und da eben grillen und da so ein Outdoor-Leben haben können. Katharina Oguntoye leitet seit 17 Jahren gleich gegenüber dem Park ein Beratungs- und Lernzentrum für Immigranten mit afrikanischen Wurzeln, Joliba. Inzwischen suchen hauptsächlich asylsuchende Flüchtlinge ihren Beistand. Alles gut? Super. Die Skulptur Schreitender Mensch nahe dem Piratenspielplatz überragt weithin sichtbar den Görlitzer Park. Ein markanter Punkt für Verabredungen. Vor allem, wenn es dort mit zunehmender Stunde und bei zunehmenden Temperaturen immer voller wird. Im gewöhnlichen Alltag spiegelt der Park den Rhythmus des Kiezes. Gerade so, wie seine Bewohner in ihren Tag hineinleben. Die Minderheit nach der Stechuhr oder dem 9-to-5-Diktat. Viele zwingt keine Erwerbsarbeit, überhaupt aufzustehen. Wenn nach langer Nacht die Spätis die Kioske öffnen am vorgerückten Morgen, kehrt auch im Park Leben ein. Pfandflaschensammler mit enteigneten Einkaufswagen von Supermärkten jagen sich die letzten zurückgelassenen 8 oder 25 Cent Trophäen ab. Die Stunde der Hunde, freilaufend. Und der Intensivdüngung. Ach, so schöne Brille! Frechheit, Alter. Lass die dir jetzt wie scheiß Dünn da scheißen. So was mögen wir nicht. Eine Sauerei. Habe schon diese kleinen schwarzen Tütchen. Ist das eklig. Das hast du hier total oft. Vereinzelte Jogger kurbeln ihren Blutkreislauf an. Radfahrer und Fußgänger, Kopfhörer in den Ohren, streben über die lange Längs- und die kurze Querachse zur Arbeit, zur Kita, in die Schule. Kaffee to go vom Bäcker jonglierend oder im Stehen am Tresen der ersten Cafés im Kiez, die ihre Türen öffnen. Der sogenannte Kreuzberger Adel, längst ergraute Freaks aus dem Kiez und angestammte Marathontrinker, frönt draußen, Ecke Oppelner Straße, schon oder noch seinem Sternburg Billigflaschenbier. Hund ohne Leine. 35 Euro, beim zweiten Mal 100 Euro. Das hat sich zum Beispiel geändert. Jetzt guck dir mal die Quietschkommode an. Da bezahlst du einen Hund irgendwann. Ordnungsamt. Und die haben eigentlich andere Sorgen, ja. mal, ey, ich bin auch so ein Mensch, Alter. Ey. Soll jeder nehmen, was er will. Ich bin nicht Gott und nicht Richter, aber ey. Wenn die kommen, dann ärgere ich mich eben und hoffe, dass sie halt nicht mehr wiederkommen, weil ich halte mich da nicht dran, das ist mir scheißegal. Ich habe meinen Hund auch noch nicht angemeldet. Ich halte mich da nicht dran, dass den frei rumlaufen darf. Wegen was habe ich denn einen Hund? Dass er rennen kann und nicht sitzt Platz auf der Straße. Hey, bleib hier, Fuß. Hallo Karkatori, ich bin nur ins Kämpfen. Ramona, hallo Karkatori, geht am Bruder, da rechts. Ich bin der Hallo. Was ist das da? Nichts Interview, kein Interview. Keine. Heckklappen öffnen sich aus nachts über jenseits der Außenmauer des Parks geparkten Transportern und Kombiwagen. Kinder quellen hervor. Die großen, steif zermürbte Gesichter dahinter. Mit Decken und Kochgeschirr. Roma-Familien aus Osteuropa. Zum Grillfrühstück und Tagesbasislager im Görlitzer Park. Aus der Reichenberger, waren wir auf der Straße, gab es öfters mal Ärger. Hört zu, wie ich von meiner Nachbarschaft erzähle, die weiter zu wohnen, Familie gründen, das sind meine Pläne. Vor euch war doch ich habe von meiner Seele. Alles gut? What was Russia and America, I think, and so it's a historic place. And second thing, it's mixed, so you enjoy, no one care about you, no one look at you, and so it's, you're free here. And it's, you can smoke, I think. You can smoke cannabis, a lot of weed. Yeah, that's what makes it special. I live here, but yeah, the most of here is... The most of people here are tourists. So. Ich komme gerne in Görli, um Frisbee zu spielen, um Leute zu treffen, mich sportlich zu betätigen und einfach nach Feierabend die Seele baumeln lassen kann. Por qué tú vienes aquí? ¿Qué te gusta de aquí? ¿Qué es especial aquí? Pero te lo digo a ti en español. Sí, sie sagt mir auf Spanisch, weil ich bin nur zu Besuch hier. Sie sagt mir auf Spanisch und ich übersetze. Okay. Es ist das erste Mal, aber ich finde es toll. Die wohnt hier. Ich wohne hier. A mí me gusta porque hay mucha mezcla de cultura. Ja, ihr gefällt es, weil es viele verschiedene Kulturen hat. A lo mejor en invierno no tanto, pero sí que encuentra... mucha mezcla de cultura. Drinking coffee, beer, sprechen, spazieren, zusammen. Ay, qué bonita hablas. An allen sonnigen, auch nur halbwegs warmen Tagen, in auch nur halbwegs milden Nächten, besonders an Wochenenden, an christlichen und muslimischen Feiertagen, besetzen Menschen in Massen den Park. Mit Kind, Köter und Kegel, Sport- und Spielgerät, Bongos und Gitarren. Mit Grillgut und Getränken. Unzähligen Flaschenbieren. Ganze Schwaden von rauchverbrannten Fleischs und von Joints durchziehen Berlins beliebtesten, gut 130.000 Quadratmeter messenden Gemeinschaftsbalkon. Hier im Dreh gibt es bestimmt 8 Youth Hostels. Und wenn die jungen Leute in Massen kommen, die gehen auch erstmal in den Park. Also der ist überfrequentiert, deswegen dürfen wir hier keine Open Air mehr machen. So, ne? Musik. Ja, so Musik, multikulturelle Festival. Außer dem Kinderfest ist hier nichts mehr erlaubt. Früher gab es noch Kurdenfeste oder das Fest und das Fest. Der Albtraum in diesem Park ist, dass da so viel Müll rumliegt. Wenn man hier aus unserem Balkon rausguckt, dann sieht man ja die Emmauskirche. Rechts vom Emmausturm ist ja der Görlitzer Park. Wenn es heiß ist, morgens um 4 sind Hunderte von Nebelkrähen, die rechts von diesem Turm über dem Abfall dieses Görlitzer Parks kreischen. Die hier aus dem Haus früh joggen gehen, die sagen, wenn sie da rumlaufen, kommen immer die Ratten aus den Körben rausgelaufen und es wären Riesenkavenzmänner. Die Krähen, die tragen allen Müll durch die Gegend, weil diese offenen Körbe Die laden ja geradezu ein. Die Scharen kommen aus der Umgebung, auch aus weiter entfernten Bezirken. Sie kommen aus aller Welt, mit Billigfliegern aus England zum 3-Tage-Koma-Saufen, als gruppengeführter, in Reiseführern als Szenetipp beworbener Fahrradtouren. Raver und Rapper, Samba-Perkussionisten, Cannabis-Touristen. Der Park, als solcher ein Muster an Resistenz, behauptet seine Lässigkeit. Dazu kommt, dass da ja gegrillt wird, wie verrückt. Ich esse auch gern Fleisch, ich habe auch nichts gegen Griller. Aber so wie da gegrillt wird, ich finde, du kriegst keine Luft. Es ist unheimlich rauchig da überall. Und da durchzulaufen, wenn da sonst was gegrillt wird, ganze Hammel und dann jetzt diese furchtbaren Grilldinger, die den ganzen Boden kaputt machen. Ich finde, die Leute sind da so bescheuert und rücksichtslos, dass der halbe Park da in Schutt und Asche ist. Ich bin hier in der Gruppe gerne erstens, weil, wie gesagt, die Leute in einer Gruppe, so wie wir hier sitzen, gute Laune. Wir kiffen uns ja hier nicht nur den Kopf zu, wir quatschen ja auch so über den Alltag, Schule, was abgeht. So. Was noch dazu eben ist, diese Gruppe, die hier allgemein ist, das ist, ja, passt. Das findet man so in der Gesellschaft da draußen nicht, weil die mit dem Kiffen nicht so zu tun haben wie wir. Und ja, da sind wir untereinander eben und da ist man ganz anders miteinander in einem, als wenn man draußen unterwegs ist. Schüler, Auszubildende, Praktikanten, Arbeitssuchende, alles so. Lehrlinge schon Arbeit haben. Ja. Eigentlich sind wir eine feste Gruppe, ja. Ich wohne in Steglitz. Das ist quasi das Ganze das andere Ende der Welt, aber der Görlitzer Park ist für mich einfach, ja, wie soll ich das denn beschreiben? Quasi ein Ort, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich einfach nur ein bisschen ausspannen kann. Ja, viele sehen das ja genau entgegengesetzt. Sie sagen, ja, ist natürlich, immer na klar, und zu viele, ja, zu viele, was auch immer. Wir haben ja sehr, sehr viele alternative Leute, sehr, sehr viele auch Leute von der Straße. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich finde, das ist Teil von Berlin. Und wer das nicht akzeptieren kann, der ist hier in der falschen Stadt. Erst einmal kommen zigtausend Leute überall her. Ey, die donnern hier durch die Straßen. Ey, ist alles kaputt, Dreck, Müll. Und die hauen wieder ab und wir leben aber. Und so ähnlich ist es hier. Ich finde es total eklig. Ja, aber wir wollen hier auch nicht weg. Also, es ist schon schön hier. Ich wohne auch. Meisinger aus der Fiete brechen. Meisinger wohnt auch. Ja, mir geht's gut. Ja, ich bin auch hier in der Gang. Wie heißt du überhaupt? Ja, schon. Wir sind die Obdachlosen, die Häuser besitzen. Ja, das ist gar nicht so. Das Iglo, weißt du noch, auf der Ecke. Trains of Berlin, they run hair and hair through tunnels below and down. But the station is gone, so I'll wait for you. Ruins, girl, it's a park. From the Ivy Grunewald station to the Treptow Soviet play, you've built your triumphant narration out of stones from the Mendelssohn grave. Yeah? 20 Eingänge hat die den Görlitzer Park rundum einfassende, gut 2 Meter hohe Mauer aus fahlgelb verwitterten Backsteinen. Eben dort versammeln sich seit wenigen Jahren Afrikaner. Überwiegend junge, dunkelhäutige Männer. Asylbewerber aus den Krisenregionen Afrikas. Die Mehrheit aus Westafrika, die sich über Libyen und Lampedusa nach Berlin durchschlug. Hallo, I can help you. I speak English. Are you selling? Yeah. How much? 1 gram oder 10 euro. 1 gram, 10 euro? Yeah. Okay, let me check it out, I come back, okay? Okay. I'm here, yeah? Okay, cool. Schon vom frühen Morgen an stehen sich die Männer die Beine in den Leib. Auch bei Regen, auch bei Frost. In der Früh noch vereinzelt, später wie ein Spalier zu Dutzenden. Vor allem an der Querachse zwischen Glogauer und Falkensteinstraße. Viel Macho-Gehabe, Platzhirschverhalten, lautes Palavern in den Muttersprachen, befeuert von Freedom- and Black-Power-Hymnen aus scheppernden Ghetto-Blastern. Etliche warten stoisch und meist erfolgreich auf Kiffkunden, andere tatenlos auf ein freundliches Hello der einheimischen Passanten. Stunde um Stunde. Bis sich die Nacht über Kreuzberg senkt und die Club- und Partygeisterstunde anbricht. I'm very optimistic and positive because you have the diploma. Dieses Problem der Missorganisation in der Welt haben wir sozusagen jetzt direkt hier in unserem freien Kreuzberg vor der Haustür. Ja, es stehen also, was sagen die Polizei, glaube ich, 200 Menschen jeden Tag im Park und irgendwie versuchen sich da über Wasser zu halten. Die stehen da unter ziemlichem Druck, wie ich gesehen habe. Und wenn die 100 Euro hätten, dann würden die nicht jeden Tag da 18 Stunden stehen und irgendjemand macht noch auf sie Druck. Wir verkaufen Drogen. Wisst ihr warum? Weil wir ohne Rechte in dieses Land leben. Weil wir kein Recht auf Arbeit haben. Asylbetrüger sind wir. Und wisst ihr warum? Weil das Asylsystem gibt uns keine andere Möglichkeit. Du bleibst im Lager oder du kommst im Park. Und wir haben entschieden, dass wir im Park bleiben. Der Park ist notgedrungener, aber selbstgewählter Lebensmittelpunkt dieser vielfach traumatisierten Menschen, die ein wenig freiere, menschlichere, in den öffentlichen Raum, in den Zenit des Kiezes integrierte Alternative zum inzwischen geräumten Protestcamp der Lampedusa-Flüchtlinge auf dem nahegelegenen Oranienplatz oder zum überbelegten und unhygienischen, inzwischen ebenfalls größtenteils geräumten Notquartier in der gleich neben dem Park liegenden Gerhard-Hauptmann-Schule. Please, brother! All of us, please! Let's go! The beginning is there, outside the school! Let's go! Viele Male sind diese Flüchtlinge durch das Quartier marschiert und haben protestiert gegen die deutsche Flüchtlingspolitik und die Aufnahmebedingungen für Asylsuchende in Berlin. Im selbstverständlichen Schulterschluss mit vielen Unterstützern aus Kreuzberg. Man steht zusammen im Wissen um die globalen Ursachen der Armutsmigration. Aha, Deutschland, Deutschland, euer Rassismus, euer Arroganz. Ihr denkt, ihr seid besser und ihr habt immer wieder vergessen, euer Geschichte. Mit der Border. Wenn wir frei bewegen können, dann werden wir nicht eine Minute bleiben in diesem verdammten Land. Der Görlitzer Park ist der renommierteste Anlaufort Berlins für den Kleinhandel mit illegalen Drogen, hauptsächlich Haschisch und Marihuana. Die Nachfrage bestimmt das Angebot. Handelssprache ist durchweg Englisch. Yo, bro, wanna weed, wanna coca? Can I help you? Legalize Marihuana! Die Gruppe an sich ist eigentlich zum meisten Teil gechillt und die Leute an sich, das Zusammensitzen, Quatschen, man kifft ja nicht nur. Icke, ich hab nämlich noch nicht. Alter, warum hast du vorgegrängelt? Okay, ich komm kurz mal mit. Das ist Haschisch und Wasch. Haschisch. Der Besitz ist verboten, der Konsum ist erlaubt. Wer härteren Stoff nachfragt, irgendwer kann auch das beschaffen. Man muss nur ein wenig länger warten. Lassen Sie nicht eindämmen. Also ich kiff seit 30 Jahren. Ich bin 45. Und ich bin erst seit 10 Jahren in Berlin, 9 Jahre. Aber ich habe jetzt gesehen, an jedem Eingang stehen welche. Wenn die nicht doof sind, haben an jedem Eingang, wenn der Bullen kommt, klack, rufen die kurz durch. Hey, hier kommen die Bullen. Also die können die nicht kriegen hier. Die müssen dann erstmal kommen. Und das, wie wollen sie das machen? Also ich als Polizist werde auch ratlos, weil wir haben ihr Zeug versteckt und es wird sich nicht lohnen. Die Afrikaner sind indes nur das letzte Glied der Handelskette von Lieferanten, Kurieren und Zwischenhändlern. Auf sie, die Endverkäufer im Park, projiziert sich indes das Gros der Klagen, dass der Görlitzer Park nicht mehr das sei, was er mal war. Drogendealer gab es hier schon immer. Früher sind hier junge Männer, junge Frauen nach Kreuzberg gezogen, weil es hier bewusstseinserweiternde Drogen um die Ecke gab. Und eben Leute wie Gertrud Trisolini als Studentin, die mit Gesinnungsgenossinnen und Genossen ein leerstehendes mehrstöckiges Haus instand besetzte, wo sie bis heute als Miteigentümerin wohnt. Auf dem Görlitzer Park ist es halt mittlerweile so, dass Schwarze nicht mehr dahin wollen, weil sie für Drogendealer gehalten werden. Ich bin meistens mit dem Fahrrad unterwegs, wenn ich da fahre. Dann muss ich sagen, was mich stört, ist nicht, dass da Drogendealer sind, sondern was mich stört, ist, dass die zum Teil stehen wie eine Mauer. Also da werden auch Hippies oder Alternative aggressiv, weil also gegen Mauern hat man halt hier was und die stehen da wirklich wie eine Wand, ja. Und sowas ist halt einfach saublöd und das hat auch nichts damit zu tun, dass die jetzt dealen oder dass das Schwarze sind, sondern das nervt einfach. Und ich weiß nicht, warum die das so machen. Die haben ja viele gutwillige Unterstützer, die ihnen das auch einfach sagen, dass das hier nicht so gut ankommt. Es gibt sozusagen einen Impuls, der auch so Anteile von Rassismus hat. Und es liegt aber daran, dass die Gesellschaft sozusagen noch einen großen Aufholbedarf hat an Nachholbedarf an Aufklärung, also an Bewusstwerdung der eigenen Rassismen, an der Verarbeitung, an neuen Strategien. Wie wollen wir denn eigentlich gemeinsam leben? Und deswegen kommen so krude Rassismen hervor, wie zum Beispiel, ach, ich fühle mich jetzt bedroht von den schwarzen Männern da und wenn die mal weg wären, dann wäre das Problem gelöst. Und dann ist aber, denke ich mir, Kreuzberg 36 doch so gestrickt, dass es sagt, das kann ja gar nicht sein, das wissen wir doch, ne? Dass das jetzt gar nicht das Problem. Und dieses Unbehagen haben Menschen auch ausgedrückt. Die haben gesagt, also ich wohne ja hier und man hat ja wieder so Gefühl, als fühlt man sich bedroht von den, eigentlich bin ich das doch gar nicht. Ich habe das doch eigentlich doch ganz anders. Für mich sehe ich das doch ganz anders. Und ich glaube, das ist eher so ein Ausdruck von diesem Kreuzberg, das sich anders wahrnimmt und anders sehen will und deswegen so in die Diskussion geht. Alles gut? Ein Hauch von Mittagssonne streift Rodelhügel samt Rutschbahnen, Sportplatz und Kinderbauernhof. Noch dösen Schafe, Ziegen und Esel in sich gekehrt in ihren Gehegen. Ohne das quirlige Nachmittagspublikum kein Grund, sich in Szene zu setzen. Noch finden sich weder Kapitäne noch aus größer und kleiner bunt zusammengewürfelte Freibeutermannschaften auf dem imposanten Holzschiff, das den eingezäunten Piratenspielplatz hoch überragt. Bislang ist es bei dem einen Ausnahmefall geblieben, dass gerade hier, in dieser Kinderschutzzone, ein Mädchen weiße Kügelchen aus dem Sand gegraben hatte, gefüllt mit Kokain. Wir machen ja auch ein bisschen Bodenkunde. Nach dem Regen letzte Nacht müssen die noch jungen Bäume auf der Streuobstwiese heute nicht gegossen werden. Die Initiative zu dieser Anpflanzung von 2 Dutzend Obstbäumen im März 2011 geht auf die Kiezwandler zurück, eine lokale Gruppe der globalen Transition-Town-Bewegung. Unterstützt vom Grünflächenamt des Bezirks und in freiwilliger Arbeit gepflegt von Anwohnern. Die haben sich angeboten. 2 Apfelbäume haben, mit Zustimmung des Grünflächenamts, Angehörige und Freunde zur Erinnerung an Verstorbene pflanzen dürfen. Das ist ja Ihr Bruder, ist mein Bruder. Und Ihr Freund. Ne? Ja, mein bester Freund. Ja. Er hätte von zu Hause auf den Baum gucken können, so nah hat er hier gewohnt. Also immer, wenn ich durch den Park gehe, komme ich auf jeden Fall zum Baum. Den muss ich dann immer besuchen. Und sonst treffen wir uns seit letztem Jahr halt immer an seinem Geburtstag und Todestag hier und machen am Baum Picknick mit der Familie und auf jeden Fall. Den engsten Leuten. So immer so 10 Leute sind wir bestimmt, mindestens. Ja. Rundrum, das haben wir auch alles gepflanzt. Die ganzen Blumen, die Sonnenblumen, der Efeu, alles. Die IAK ist jetzt ein bisschen erhöht. Also liegt Bewegung in der sich anschließenden Schmuckgarten genannten Allmende, gleich neben dem Kumulationspunkt der afrikanischen Parksteher. Eingang Görlitzer Falkensteinstraße. Eine junge Frau gießt Kräuter und Salat im Hochbeet. Ein Gutachterteam vom Büro Ökologie und Planung ist, Flora und Fauna prüfend, messend, sammelnd und protokollierend im Park unterwegs. Eines von mehreren Arbeitsgruppentreffen des ökologischen und partizipativen Parkpflegewerks im Auftrag des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg. Hier hat man einen schwachlehmigen Sand. Hier unten auch. An der graffiti-bunten Innenseite der sonnengefluteten Parkmauer macht sich der Biologe Christoph Saure mit einem Kescher zu schaffen. Da sieht man keine, aber die Männchen patrouillieren hier, weil die Nester sind da in der Mauer. Da ist eine. Die sind so etwa Honigbienen groß, aber sind wilde Arten, die einzeln leben und hier in der Mauer nisten. Eine Maskenbiene. Also es gibt so ziemlich genau 300 Arten in Berlin an Wildbienen. Hier gab es natürlich früher mehr, weil ich kenne das Gelände seit 89. Von 89 an habe ich 5 Jahre hier in der Wrangelstraße gewohnt, hier nebenan. Da war das hier gerade im Entstehen oder war gerade Park geworden. Viele, also die meisten Arten nisten im Boden und also an sonniger Stelle, so wie hier, so offener Boden. Ich meine, gut, der wird natürlich hier bewirtschaftet. Hier. Wenn der gehackt wird, sind die Nester weg. So manche Vorstöße hat es gegeben, sich für den Görlitzer Park stark zu machen. Sich mit diesem buntscheckigen Fleckengrün als einem Stück Heimat zu identifizieren. Ansichtskarten, I like Görli als Dicker und Klebefolie. Die Aktion Lebenszeichen mit handbemalten Schildern. Wir alle sind Görli. Ein Tanzplatz für Hunde, spielen statt dealen. Das Bezirksamt ließ sich für solche Initiativen von unten gewinnen. Eine umfangreiche Seite im Netz informiert über alle Aktivitäten und Termine. www.unsergirli.de. Dieser Titel, Unser Girli, Selbstermächtigung im öffentlichen Raum und Unser Girli dann auch noch mit Fragezeichen, der eröffnet natürlich die Frage, ist das überhaupt unser Girlie? Wem gehört denn der Girlie? Wem gehört der öffentliche Raum? Rahel Schweikert wohnt nahe dem Park und hat sich vehement für diesen Ort stark gemacht. Vor allem als ökologische Nutzfläche. Görlitzer Park kann man vielleicht sogar insgesamt als Pilotprojekt betrachten, was einfach eine ganz neue Herausforderung angeht in dem Umgang mit öffentlichem Raum. Als Gemeinwesen, als Kommune bzw. Bezirk, da geht es eben nicht mehr nur darum, schöne grüne Flächen zu haben, wo man auch mal irgendwie Fußball spielen kann oder sich hinlegen kann oder grillen kann, sondern der auch ein Raum ist sozialer Begegnung, aber auch sozialer Konflikte, mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Auch Hans Pannhoff ist als langjähriger Anwohner betroffen von dem Gerangel um die Aufenthaltsqualität im Görlitzer Park. Vor allem aber ist er Mitglied der in Friedrichshain-Kreuzberg regierenden Grünen Partei und Stadtrat im Bezirksamt für Planen, Bauen, Umwelt und Naturschutz. Damit ist er als oberste politische Instanz auch zuständig für den Görlitzer Park. Dass meine Miete erhöht wird, dagegen würde ich gerne kämpfen. Und dass hier andere soziale Probleme gibt, dagegen würde ich auch gerne kämpfen. Die Diskussion um Gentrifizierung spielt auf jeden Fall eine Rolle im Görlitzer Park. Das ist ein Vorwurf, den wir von Anfang an, gerade am Anfang, immer wieder erhalten haben, dass wir Teil der Gentrifizierung sind mit diesem Projekt. Also es geht einfach darum, dass es heißt, ja, den Park aufhübschen und dann ist die Umgebung schöner sozusagen und dann kann man natürlich auch mehr Geld für die Wohnungen nehmen. Dagegen steht sozusagen das, was hier eine Zeit lang an jeder Mauer stand. Werte deinen Kiez ab, dann bleiben deine Mieten billiger. Zugleich ist es aber so, dass hier immer noch viele Menschen leben, die nicht irgendwie der kreativen, akademischen, weiß ich was, bessergestellten, sogenannten bürgerlichen Szene angehören, sondern hier leben viele Menschen mit Migrationshintergrund und ohne Migrationshintergrund, die Kinder haben und die einfach nur leben wollen und die unter der Situation leiden, wie sie ist. Natürlich leiden die auch darunter, dass sie unter Umständen ihre Wohnung verlieren. Rahel Schweikert ist sowohl eine Mitbegründerin der Kiezwandler in Kreuzberg als auch ein federführendes Mitglied eines Projektes mit Bürgerbeteiligung, das das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg im Oktober 2011 initiierte und finanzierte. Unter dem Arbeitstitel Partizipatives Parkmanagement – Unser Girlie, einer für alle. Zwei Jahre lang, bis 2013, wertete ein vielköpfiges Team aus Stadtentwicklern, Landschaftsarchitekten, dem Grünflächenamt, dem Quartiersmanagement, Pädagogen und direkt betroffenen sozialen Einrichtungen aus, was sich an kontroversen Wünschen und Kritiken angestaut hatte, die in den letzten Jahren mit Blick auf Nutzung und Gestaltung des Görlitzer Parks massiv laut geworden waren. Stimmungsbilder und konkrete Anregungen, die in öffentlichen Foren an Ort und Stelle im Görlitzer Park sowie in mehreren Befragungsaktionen zusammengetragen worden sind. Daraus ergaben sich Leitlinien für praktische Konsequenzen, für mehr reglementierende Eingriffe in den Park. Ein Parkleitsystem könnte über die unterschiedlichen Nutzungsflächen und Angebote informieren. Sogenannte Parkworker sollten, möglichst mehrsprachig bewandert, nach dem Vorbild von Streetworkern auf die Menschen im Park zugehen und sie moderat auf Fehlverhalten hinweisen. Vorschläge aus den Reihen einer Anwohnerinitiative, die Parkzugänge drastisch zu reduzieren und Verbliebene mit Security zu besetzen, blieben bei den öffentlichen Anhörungen im Abseits. Parkmanagement ist ja jetzt auch nichts, was es noch gar nicht gäbe. Wenn man sich den Gleisdreieckpark zum Beispiel anguckt, als einen relativ neuen Park, da gibt es einen Parkmanager. Das ist so ein Typ, der wird bezahlt, also ein Typ. Und der ist dazu da, einfach die Arbeiten im Park zu koordinieren, die Pflegearbeiten zu koordinieren, die Reinigungsarbeiten zu koordinieren. Das heißt, der hat eigentlich ganz klare Aufgaben, diesen ganzen technischen Ablauf, den zu überwachen und zu koordinieren, was ich vernünftig finde für so einen riesigen Park, wenn er funktionieren soll. Also wenn ich die Gehölzflächen zertrete, weil da meinetwegen das Freiluftklo genutzt wird oder das Gebüsch als Freiluftklo genutzt wird, dann habe ich da natürlich Schneisen. Und da bin ich weit davon entfernt, da irgendwie den abschließenden Hochwald zu kriegen oder den Parkwald. Also auch der Parkwald bedarf einer steuernden Entwicklung, sonst greift die Sukzession. Dann wächst das zu und es wird irgendwann ein Wald, ein richtiger Wald. Und das ist natürlich immer nicht so populär, also bei den Parknutzern, also der Baum, der angegriffen wird, dieses Gehölz, das zurückgeschnitten wird, das tut jedem dann auch richtig weh. Kennst du den See da unten? Was hältst du jetzt davon, wenn der Hund da reinspringt? Das ist mal gut, egal. Die haben mir erklärt, der Hund muss da raus, weil das ist ein Biotop. Da legen die verschiedenen Tiere ihre Eier und so und das ist da so. Dann habe ich das auf einmal verstanden, sag, ja okay, dann haben sie da recht. Ne? Aber die machen auch kleinkariert manchmal und das gefällt mir nicht. Also es ist ja tatsächlich so, im Görlitzer Park gibt es keine Schilder. Gelten im Görlitzer Park die ganz normalen Grünflächenregeln? Also sollen die gelten? Natürlich gelten die. Offiziell gelten die. Aber niemand beachtet sie. Sie stehen nirgendwo. Und die Frage ist, sollen die überhaupt so gelten? Oder muss man es vielleicht irgendwie abändern? Sorge um den Görli, Ideen, Vorschläge, die Schneisen schlagen könnten in die Gemengelage all dessen, was nicht so rund läuft in diesem Park. Die Kurzzeitkonsumenten kümmert's nicht. Sie kriegen ja, was sie wollen. Genau das Ambiente, so wie es ist. Wer Angst hat vorm schwarzen Mann, bleibt gleich in Zehlendorf oder Köpenick oder Paderborn. Der Kreuzberger Adel bleibt stimmlos knurrend im Abseits. Aber es gibt zahlreiche Kreuzberger, die kritisch sprungbereit Anteil nehmen und sich auf öffentlichen Foren auseinandersetzen. Egal, ob diese von oben initiiert sind oder von Anwohnern. Etwa im Jugendzentrum Kreuzer in einer der im Park noch erhaltenen Lagerhallen des alten Görlitzer Kopfbahnhofs. Es soll hier niemand vertrieben werden. Wir haben es da unterstellt, der ist da völlig auf dem falschen Treffen, finde ich. Ja, so. Und was wir also hiermit wollten, ist mit dieser Veranstaltung, dass wir eine Bürgerinitiative mit euch gemeinsam. Nein, ihr sagt in eurem Flugplan, ihr sagt auf eurer Homepage, ihr sagt auf der einen Seite, bei euch dürfen nur mitspielen, Leute mitspielen, die keine Rassisten sind. Auf der anderen Seite sagt ihr, ja, wir brauchen Parkmanagement, das hier sich nach dem Rechten schaut. Und vor allem, ihr seid ganz klar gegen Menschenaufläufe an den Eingängen des Parkes, die anderen Menschen Angst machen. Ende 2013 kam eine Idee mit großer politischer Sprengkraft direkt aus dem Rathaus in Kreuzberg. Bürgermeisterin Monika Herrmann schlug vor, dem Beispiel der Niederlande zu folgen und sogenannte Coffeeshops für die legale Abgabe von Cannabis einzurichten. Das Bezirksparlament stimmte zu. Es liege im öffentlichen Interesse, den illegalen Drogenhandel im und um den Görlitzer Park durch den staatlich kontrollierten Verkauf von Drogen einzudämmen. War immer unser Motto, es darf keine Verdrängung geben im Park, aber auch nicht eine Verdrängung von Bürgern und auch gerade von Kindern und Frauen, ja, durch die Dealer, die im Park unterwegs sind. Das wird man aber mit Parkwalkern alleine auch nicht hinkriegen, weil natürlich in gewisser Weise sich hier kleinräumig große politische Themen verknoten, die ungelöst sind. Also die ganze Frage der Prohibition, sprich Cannabisfreigabe, Cannabislegalisierung spielt absolut damit rein. Wir können es nicht liberalisieren. Und selbst wenn, es würde ja wenig Sinn machen, das nur im Görlitzer Park zu liberalisieren, es muss natürlich überall liberalisiert werden. Also Coffeeshop für Berlin muss das Thema sein. Und der Görlitzer Park als bezirkspolitisches Pilotprojekt? Ökologische und sozial korrekte Offensive gegen ein bisschen zu viel arm, aber sexy Hauptstadt im heimeligen Kiez? Oder doch eher hipper Platz im urbanen libertären Kontext und damit von strategischer Bedeutung für die Marke Berlin? Das ist auch ein Problem, wenn Menschen herankommen an uns und sagen, dass das nicht mehr ihr Park ist. Im Prinzip ist da so ein gewisser Besitzanspruch dahinter, vielleicht jetzt nicht explizit ausgesprochen, aber mental, wo ich sage, also das geht natürlich nicht. Der öffentliche Raum ist vorbehaltslos und bedingungslos für alle da. Für alle Berlinerinnen und Berliner und für alle Gäste dieser Stadt. Und damit auch für die, die nicht zur Zielgruppe der wachsenden Stadt gehören, die kein Dach über dem Kopf oder hier noch kein Bleiberecht haben, meint das Gros der Stimmen von unten, dass diesen Park, auf den sich so viele soziale Verwerfungen und Territorialkämpfe projiziert haben, wieder als soziale Allmende zurückgewinnen will. Viele Aktive im bezirksamtlichen Pilotprojekt Unser Görli eingeschlossen. Ich habe keine klare Antwort, nach wie vor nicht, was der Park braucht. Es gibt ja sehr wohl, auch unter all den Leuten, die im Görli sind, es gibt viele, die sagen, ja, unsere Erde und wir müssen die ganze, es gibt viele in der linken Szene, die der Meinung sind, wir müssen für den Erhalt sozusagen unseres Planeten einiges tun. So. Aber das findet halt keine Stimme im Görli, weil der Görli ist nicht der Ort, wo sie das austragen. Meine Vision wäre gewesen, zu gucken, dass man Informationsmöglichkeiten und Ermöglichung, nicht Ermächtigung, sondern Ermöglichungsangebote findet, die es schaffen, da einen anderen Wind reinzubringen, einfach wie man sich verhält. Und wenn wir das nicht schaffen, in unserem eigenen Park irgendwie so weit zu denken, dass die Scherben, die da sind, ja, dass das sozusagen ein globales Problem ist, dann werden wir auch im Klima- und Umweltschutz nicht weiterkommen. Ganz einfach. A city of love and of slaughter wird immer noch heißen. Ja, aber wir wollen hier auch nicht weg, also es ist schon schön hier. Ich wohne auch. Meisinger ist da viel zu prägen. Der Weiße wohnt auch. Ja, mir geht's gut. Ja, ich bin auch hier in der Gang. Wie heißt du überhaupt? Ja, schon. Und gar nicht. Und Görlitzer Park. Unser Görli. Selbstermächtigungen im öffentlichen Raum. Ein Feature von Ursula Rütten. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2014. Es sprach Katharina Schmalenberg. Ton und Technik Michael Morawitz und Angelika Bruchhaus. Regie Tom Kubli. Redaktion Hermann Theissen.